Erster Josaphat war sehr reich und berühmt. Er verband sich mit König Ahab durch eine Heirat. Zweiter, nach ein paar Jahren besuchte er Ahab in Samaria. Ahab schlachtete viele Tiere für ihn. Er überredete Josaphat zum Krieg gegen Ramoth. Dritter, Ahab fragte Josaphat, willst du mit mir nach Ramoth ziehen? Josaphat antwortete, ich bin wie du. Mein Volk ist wie dein Volk. Vierter, Josaphat sagte aber auch, frage zuerst Gott nach seiner Meinung. Fünfter, Ahab rief 400 Propheten zusammen. Er fragte sie, sollen wir kämpfen? Sie sagten, ja, Gott gibt euch den Sieg. Sechster, Josaphat fragte, gibt es hier noch einen anderen Propheten von Gott? Siebter, Ahab sagte, es gibt noch Micha. Aber ich mag ihn nicht. Er sagt immer nur Schlechtes über mich. Achter, der König von Israel rief einen Diener. Er sagte, hol Micha schnell hierher. Neunter, die beiden Könige saßen auf ihren Thronen am Stadttor. Sie trugen teure Kleider. Die Propheten redeten vor ihnen. Zehnter, Zedekia machte sich Hörner aus Eisen. Er sagte, so wirst du die Feinde besiegen. Elfter, alle anderen Propheten sagten das Gleiche. Sie versprachen dem König den Sieg in Ramoth. Zwölfter, der Bote sagte zu Micha, alle Propheten sagen Gutes. Sag du auch etwas Gutes. Dreizehnter, Micha antwortete, ich sage nur das, was mein Gott mir sagt. Vierzehnter, der König fragte Micha, sollen wir kämpfen? Micha sagte zuerst, ja, geht nur hin. Ihr werdet gewinnen. Fünfzehnter, der König sagte, sag mir nur die Wahrheit im Namen Gottes. Sechzehnter, da sagte Micha, ich sah das Volk Israel wie Schafe ohne Hirten. Gott sagte, sie haben keinen Herrn mehr. Siebzehnter, Ahab sagte zu Josaphat, ich habe es dir gesagt. Er sagt nur Schlechtes über mich. Achtzehnter, Micha sagte, hört das Wort Gottes. Ich sah Gott auf seinem Thron sitzen. Neunzehnter, Gott fragte, wer will Ahab täuschen, damit er in Ramoth stirbt? Alle sagten etwas anderes. Zwanzigster, dann kam ein Geist vor Gott. Er sagte, ich werde ihn täuschen. 21. Der Geist sagte, ich werde die Propheten lügen lassen. Gott sagte, Theudas, du wirst Erfolg haben. 22. Micha sagte, Gott hat einen Lügengeist in deine Propheten gelegt. Er hat dein Unglück geplant. 23. Zedekia schlug Micha ins Gesicht. Er fragte, wie ist Gottes Geist von mir zu dir gegangen? 24. Micha antwortete, du wirst es sehen, wenn du dich in einem Zimmer versteckst. 25. Ahab sagte, bringt Micha zum Statthalter Amon und zum Prinzen Jos. 26. Er befahl, sperrt ihn ein. Gebt ihm nur wenig Brot und Wasser, bis ich zurückkomme. 27. Micha sagte, wenn du gesund zurückkommst, hat Gott nicht durch mich gesprochen. 28. So zogen Ahab und Josaphat in den Krieg nach Ramoth. 29. Ahab sagte zu Josaphat, ich verkleide mich. Du aber trag deine Königskleider. Ahab verkleidete sich. 30. Der König von Aram befahl seinen Männern, kämpft nur gegen den König von Israel. 31. Die Männer sahen Josaphat und dachten, das ist der König. Josaphat schrie um Hilfe. Gott half ihm. 32. Die Männer merkten, dass er nicht Ahab war. Sie ließen ihn in Ruhe. 33. Ein Soldat schoss einfach einen Pfeil ab. Der Pfeil traf Ahab zwischen den Teilen seiner Rüstung. 34. Der Kampf wurde immer schlimmer. Ahab blieb bis zum Abend in seinem Wagen. Bei Sonnenuntergang starb er.